Das große Tier. Momentan ist in Deutschland keine revolutionäre Praxis möglich. In Deutschland selbst ist die Revolution schon lange tot. Das linke Elend, das sich seit Jahren in aussichtslosen Organisationsdebatten über ein Verhältnis von Theorie und Praxis befindet, verdoppelt die eigene Machtlosigkeit ins Grenzenlose. Im Angesicht der derzeitigen Situation steht jeder praktischen Handlung die Absurdität ins Gesicht geschrieben, die eigene Wirkungslosigkeit thront über alledem und lässt die geballte Faust als hilflose Hungergeste erscheinen. Der erprobte Barrikadenkampf deutet nicht nur auf die eigene Ohnmacht hin, sondern lässt die Frage offen, was es denn überhaupt noch zu verteidigen gilt. Im Gegenzug sitzen die langweiligen Bildungsphilister und angehenden akademischen Wissenschaftler ihre Lesekreise Stunde um Stunde ab. Die eigene Ödnis und ihr enthaltener Stumpfsinn zieht sich entlang eines interesselosen Verstandes, der in leeren Bahnen im Gravitationsfeld der Erdkugel kreist. Das Studieren von Adornos Texten ist dann tatsächlich so lange banal, bis die Kritik nicht die Menschen ergreift, sie nicht bissig und unablässig ist. Doch schließlich endet es damit, die Veränderung ins Private zu verlegen und die gesellschaftliche Totalität auszublenden. Hurra! Wäre das vorher abzusehen gewesen, hätte man die frei verfügbare Zeit auch mit Frisbee werfen oder anderen Hobbys füllen können. Es wäre nicht viel sinnvoller gewesen, hätte aber sicherlich nicht so viele Kopfschmerzen bereitet. Und trotzdem schafft die Verzweiflung in einer offensichtlich schwachsinnig gewordenen Welt, die vom Individuum selbst erzeugt wird, auch noch Erklärungsbedürfnis. In dieser Gemengelage, so war es bisher nur gerüchteweise zu hören, hat sich nun eine neue Zeitschrift gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Kritik der Verhältnisse auf Höhe der Zeit zu formulieren. In den kommenden Tagen wird die erste Ausgabe der Zeitschrift Das große Tier erscheinen. Ich habe mich mit zwei Mitarbeitern der Redaktion unterhalten, die einen Ausblick darauf gegeben haben, was uns mit dem großen Tier erwarten wird. Ich denke halt, dass es eine Aufgabe wäre von so einer Zeitschrift, sich eben aus diesem Dunkelhaufen, gerade Deutschland, wo man sich befindet, wo die Reaktion erfahrungsgemäß am stärksten ist, gerade dort die Kritik der politischen Ökonomie gerade scharf zu machen, um eben dieses widersprüchliche Knäuel, mit dem man eben konfrontiert ist, zu verstehen und weder falsch irgendwie bürgerlich zu rationalisieren, als auch das dann reaktionär irrationalisieren. Ja, und dagegen geht es eben halt eine moderne Theorie scharf zu machen. Modern heißt eben auf dem Stand der jetzigen Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, das wäre eben auch halt die Bedingung der Möglichkeit von einer revolutionären Praxis. Auch, dass die Kommunikation der Theorie gegenwärtig inexistent ist. Das drückt sich unter anderem aus in der fehlenden Sprache. Es ist halt der Ausdruck der fehlenden Sprache, die sich beispielsweise der Rekuperation verwehrt und tatsächlich einen authentischen Ausdruck der Begierden wirklich wäre. Ja, darauf könnte man auch noch mal jetzt im Speziellen halt noch was dazu sagen. Also, dass es eben eine Aufgabe wäre von der kommunistischen Zeitschrift, so eine Theorie eben zu verbreiten und auch kommunizierbar zu machen. Das heißt eben auch ein Medium zu sein, wo eben halt sich auch Gegensätze innerhalb einer kommunistischen, kritischen Theorie austragen können. Es wäre durchaus wünschenswert, dass mal wieder gestritten wird. Also ich würde halt gerade sagen, dass in Deutschland, wo halt historisch die Arbeiterklasse so gut wie vollständig zur Reaktion übergegangen ist, dass das gerade in Deutschland ein besonderer Bruch in der Geschichte vonstatten ging, der eben nicht zuletzt durch die Arbeiterklasse getragen wurde und sich das eben auch in diesem Nationenverständnis halt unwiederbringlich eingeprägt hat, es wäre sozusagen die Minimalbedingung für eine Revolution in Deutschland. Dass eben dieses Proletariat eben auch antideutsch revolutionär auftreten müsste. Es geht nicht darum, irgendwo anzuknüpfen, sondern es geht eben hier um eine zersetzende Ideologiekritik. Das ist eine Bedingung für eine kommunistische Gesellschaftskritik meines Erachtens. Das Zeitschriftprojekt Das große Tier kommt zwar schnell und ungeahnt, doch es ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt Gerüchte darüber, dass das Presseerzeugnis Der letzte Hype aus Würzburg, das sich von 2007 bis 2010 einen Namen gemacht hat, in einem Zusammenhang mit dem großen Tier steht. Manche Stimmen sagen halt jetzt schon, das große Tier wäre tatsächlich das Nachfolgeprojekt des letzten Hypes. Mit diesem Missverständnis würde ich gerne mal aufräumen. Und zwar einerseits ja, es war es, und andererseits aber auch tatsächlich nein. Und zwar, man hat sich definitiv von einer lokalen Verankerung gelöst. Der letzte Hype war vor allem in Unterfranken, in Würzburg angesiedelt. Und hat auch probiert, dort kritisch zu intervenieren, wenn man so möchte, oder eine Kritik zu bieten, die vor allem sehr lesenswert, vor allem war für Leute aus dem, ja, aus dem Umfeld, aus der Region. Doch mittlerweile hat die derzeitige Redaktion diesem Drecksloch Würzburg den Rücken gekehrt und ist in andere Städte abgewandert. Was halt sich auch verändert hat, es gibt keine solch obskuren Redaktionssitzungen mehr, also leider auch. Da trank man halt immer ziemlich viel und beschäftigte sich mit der letzten Seite, mit dem Horoskop, aber das dürfte sicherlich schon bekannt sein. Was Neues sind neue Autorinnen da, unbekannte Robinson Crusoe, wenn man so möchte, die aus dem Schatten ihrer verlassenen Inseln getreten sind. Und diese dienen momentan als wichtige Gesprächspartnerinnen, Korrespondenten in verschiedenen Städten. Und falls noch nicht, als Autorinnen, so dann hoffentlich auch dann zukünftig. Was jedoch sich vom letzten Hype nicht unterscheidet, ist, dass man vor der gleichen oder von einer ähnlichen Situation wie die Redaktion Anfang 2007 steht. Und diese war, dass alles sehr bedrohlich war und dass man und es vielleicht heute noch bedrohlicher ist und wir nicht vergessen haben, dass der wirkliche Eingriff Not tut. Die derzeitige Unruhe, die zu spüren ist, ist vielleicht eine ähnliche oder sogar noch viel schlimmere. Naja, deutlich wird das tatsächlich, das ist eigentlich so trivial, dass man das nicht nochmal erklären müsste, dass die aktuelle Katastrophe, die auf die gesamte Menschheit zusteuert, ein Begriff ist, den Staat Israel von der Karte zu tilgen, dass eliminatorische Antisemiten Verfügungsgewalt über einen Staat haben und wahrscheinlich bald in der Lage werden, ihren ekelhaften Äußerungen Taten folgen zu lassen. Allein, dass ich das bedrohliche Szenario allein schon gerade jetzt erwähne, erscheint wohl immer noch nicht besorgniserregend genug. Die erste Ausgabe der Zeitschrift Das große Tier enthält einen Artikel über die Spiegelmetapher in der kritischen Theorie Adornos und der Situationisten. Es wird zudem um Tendenzen der Faschisierung in Europa gehen, um die schlimmsten Eltern der Welt, über die historische Stadt, sowie über Schund und Pop und um einiges mehr. Wir haben einen Blick in die erste Ausgabe geworfen. So, zum einen darum gehen, in Ansätzen Elemente für eine Kritik des Faschismus als eine Ideologie und als einen bestimmten Gesellschaftszustand herauszuarbeiten und gleichzeitig wiederum auch nur in Ansätzen eine Kritik des linken und bürgerlichen Antifaschismus zu formulieren und daraus sozusagen negative Umrisse für sowas wie einen revolutionär-kommunistischen Antifaschismus herauszuarbeiten. Also der weder sich in einen falschen Maximalismus flüchtet, noch irgendwie opportunistisch sich an irgendwelche bürgerlichen Bewegungen klatscht und dann sozusagen zum Schwanz der Bourgeoisie wird. Ja, ich finde den Artikel über Ungarn sehr lebenswert, weil sich dort mit dem Prozess der Faschisierung, der in dem Land vorgeht, beschäftigt wird, für den sich halt kein Schwein interessiert, der sowohl auf ja, so von neofaschistischen Gruppen sozusagen auf der Straße vorangetrieben wird, durch solche pogromartigen Übergriffe und Stimmungen, die halt so in rassistische Praxis und antisemitische Gewalt überzukippen droht und gleichzeitig auch institutionell durch mythisch-völkischen Nationalismus der Regierung, der Fidesz-Regierung vorangetrieben wird. Und in dem Artikel wird sozusagen erstmal als Vorarbeit werden dort Fakten zusammengetragen, die dann Ausgangspunkt sein könnten für eine weitere ideologiekritische Beschäftigung und sozusagen auch für eine moderne Kritik oder für eine Kritik sozusagen einer modernen politischen Ökonomie des Faschismus und des Antisemitismus sein können. Der nüchterne Blick nach vorne ist durch ein Sammelsurium mannigfaltiger Trugbilder verwehrt. Unzählige Spiegel, von Menschenhand geschaffen, stellen sich dem Sehnsüchtigen entgegen, um ihm das Abbild seines eigenen Seins als ewig Wahres und einzig Vorstellbares entgegenzuwerfen. Ja, also der Text sucht anhand der Spiegelmetapher sozusagen Probleme in der materialistischen Erkenntnistheorie anzureißen, ausgehend so einer Ideologiekritik der kritischen Theorie von Adorno als auch von der situationistischen Spektakelkritik und tut dann im Text des Weiteren auch so Probleme in der materialistischen Geschichtstheorie, angelehnt jetzt an Walter Benjamins Devise, dass die Revolution die Notbremse ist und nicht die Lokomotive der Geschichte. Also es ist auf jeden Fall noch ein Text drin über Rihannas neues Album. Also es wird sich und vor allem dann um das Lied SM von Rihanna beschäftigt in den Text, inwieweit das vielleicht eine Subversion darstellen könnte und gleichzeitig eben auch dieses subversive Potenzial zurücknimmt, indem es sich halt in so einem Medium der Kulturindustrie publiziert. Begibt man sich nach einem Aufenthalt in einem städtebaulichen Projekt der Moderne in eine mittelalterlich aufgebaute Stadt mit ihren verwinkelten Gassen, Kirchen, Kreuzwegstationen und alter Substanz an Handwerker- und Bürgerhäusern, so erscheint diese Stadt so viel schöner und menschenfreundlicher. Beispielsweise, es wird dahin, glaube ich, gehend aufgemacht, dass, wenn heute ein Schloss betrachtet wird, tatsächlich nicht mehr, also nur noch das Schloss zu sehen ist und nicht die dahinter, also die darin verborgenen Herrschaftsinstrumente der damaligen Zeit. Also sprich, dass das Herr über den Knecht geherrscht hat und praktisch, glaube ich, dass der Text versucht, das Nicht-Identische bei den verschiedenen Betrachtungen der Architektur, der heutigen zeitgenössischen Architektur oder der heutigen Anschauung von gewissen Objekten, dass da vieles verloren geht und nur noch die Ästhetik tatsächlich zählt. Ja, also diese ganzen Komponenten fallen weg und man sieht nur noch die Ästhetik, die vermeintliche romantisch verklärte, beispielsweise von romantisch verklärten Fachwerkhäuschen. Aber ich könnte noch sagen, dass es beispielsweise auch eine Rubrik gibt, wo Aphorismen erscheinen werden, wo es auch jedem offen steht, dort welche zu platzieren. Und diese Reise und dort wird ganz viel angerissen, was es zum Beispiel einerseits nicht zum ganzen Artikel eventuell geschafft hat, beziehungsweise werden die Themen, die dort aufgegriffen wurden, auch immer wieder behandelt und könnten dahingehend auch ganz interessant sein, welche Themengebiete denn noch für die Autorinnen und Autoren derzeitig interessant sind und können einen Ausblick geben, was denn zukünftig noch auf die Leserschaft zukommt. Die Lage stellt sich nach unserem groben Dafürhalten etwa so dar. Die von uns früher bloß passiv fasziniert, aus der Perspektive des erst zukünftigen betrachteten Revolten sind eingetreten in ihrer ganzen schrecklichen Ambivalenz. Also ich sehe diese Aufstände, die man jetzt sehen kann, vor allem im Zusammenhang mit so einem Krisenprozess, der jetzt auch direkt die Lebenssituation von einer großen Masse von Menschen verändert, die dann sozusagen bei Strafe des Untergangs gezwungen sind, sich eben dazu auch zu verhalten und gleichzeitig sozusagen die so halt fast vollkommene Absenz jetzt von der revolutionären Theorie, halt eine Bewusstlosigkeit, eine wesentliche Bewusstlosigkeit über halt die Umstände, in denen die Menschen leben und halt auch dadurch halt eine Absenz von den Krisenumständen. Und von daher kann man auch fast kaum erstmal von Ambivalenz sprechen, sondern eigentlich erstmal nur von einem kopflosen Handeln und inwieweit es da Möglichkeiten gibt, dass dort auch sich zu einer Anerkennung von der revolutionären Theorie kommt und halt von revolutionären Klassenkämpfen. Das ist noch vollkommen unklar, nicht zuletzt auch deswegen, weil man eigentlich auch durch diese ganze Medienmaschine sozusagen eigentlich gar nicht den Wald vor den Bäumen sehen kann und sozusagen bombardiert wird von Fakten, die aber überhaupt nichts Wesentliches darüber aussagen, was eigentlich in diesen Aufständen von diesen Leuten, die daran beteiligt sind, gewollt wird. Das große Rätsel. Wieso heißt das große Tier eigentlich das große Tier? Also Wikipedia schreibt, dass das große Tier für die Apokalypse steht. Das ist anscheinend Synonym mit dem Antichrist. Also daran glaube ich. Und ja, da steht nämlich auch, dass Aleister Crowley sich nach dem großen Tier benannt hat. Und ich glaube, da ist man doch in bester Gesellschaft. Eigentlich ist der Name auch vollkommen egal. Angeblich kommt das irgendwo bei Marx in so einem Brief oder so vor. Es kommt an so häufigen Stellen tatsächlich vor. Aber eigentlich kann man das ganze Mysterium gar nicht so wirklich auflösen, weil theoretisch kommt es auch bei Hobbes vor. Ja, die Kommunisten wurden ja auch halt als Antichristen verfolgt, von daher passt das ja irgendwie schon. Aber in der Bibel ist ja sozusagen eigentlich der Gegenspieler von Christus, der anscheinend wieder aufersteht, glaube ich. Also und dann, der tut, glaube ich, 3,5 Jahre, bleibt der Antichrist auf der Erde und danach bricht eben das 1000-jährige Reich an. Genau, der Antichrist ist Nero. Das kann man ja, falls das irgendwie hilfreich ist, das kann man ja nachlesen von Friedrich Engels, die Bedeutung des Antichristen in der Bibel, diesen Text, die Offenbarungsgeschichte. Genau, den gibt es da auch noch. Zuletzt erhalten Sie Informationen über Bezugs- und Partizipationsmöglichkeiten. Ja, also einmal wird die ganze Ausgabe, sofern die finanziellen Mittel der Redaktion es zulassen, immer gedruckt werden. Aber man weiß natürlich nie, ob das wirklich der Fall ist. Also überlegte man sich von vornherein, das ganze Heft gleichzeitig auf unserem Blog zu stellen Und die Möglichkeit direkt auch anzubieten, dass Leute es auf eigene Kosten ausdrucken und dann auch verteilen, dafür kann man sich dann auch gegebenenfalls die Kosten für den Druck auch durch einen Unkostenpreis wieder einholen. Die erste Auflage, die hoffentlich in der nächsten Woche auch bei den ersten Leuten schon eintrifft, ist 500 Stück und sind etwa 48 Seiten. Die sind generell, werden die kostenlos an die Leute, an die verschiedensten Städte der Republik verschickt und die kann man dann irgendwo kostenlos in den Städten aufsammeln. Andernfalls, falls man da jetzt sich ungewiss ist, ob man tatsächlich in der Stadt, in der man tatsächlich gerade sein Dasein fristet, auch die bekommt, kann man gerne kann man gerne die eigene Adresse an unser E-Mail-Postfach schicken und ein gratis Abonnement sich reservieren. Aber zu den finanziellen Mitteln, wir sind natürlich darauf angewiesen, auf Spenden, auf Partys und man kann uns sicherlich auch bald zu Lesungen oder sonstigem einladen, wenn man denn möchte. Wir freuen uns über tatsächlich jeden Groschen und ja, es wäre auch schön, wenn man uns den organisatorischen Mumpitz ein Stück weit abnimmt. Ansonsten natürlich die Internetadresse www.dasgroßetier mit 2 S und th.wordpress.com.